WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auch wieder eine freie Runde, eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder mit mir diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist 23 Jahre alt und heißt Jan. Hallo Jan. Hallo. Hallo. Jan, weswegen rufst du an? Wie bitte? Weswegen rufst du an? Ach so, Entschuldigung. Ich rufe an, weil meine Tante, die ist vor 3 Jahren umgebracht worden von ihr damaligen Freund. Die Tante ist von einem Freund umgebracht worden? Genau. Was ist genau passiert? Die hatten wohl Beziehungsstress und dann war er besoffen gewesen und hat sie dann totgeschlagen, also totgeprügelt. Mit der Hand? Genau, er hat sie halt geschlagen, also totgeschlagen. Hat das nicht jemand mitbekommen? Es muss doch sehr viel Geräusche entstanden sein. Vielleicht hat sie ihm Hilfe gerufen. Nein, es hat keiner mitbekommen. Also es ist so rausgekommen, dass sie lag 2 Tage noch, hat er sie in der Wohnung liegen lassen. War das eine Wohnung in einem Mietshaus? Genau, in einem Mietshaus, ja. Das heißt, da waren Menschen oben, unten, rechts und links? Genau, mehrere Parteien. Mhm. Genau, und er hat sie dann 2 Tage, wie gesagt, da liegen lassen. Und dann ist er 2 Tage später im besoffenen, also betrunkenen Zustand in eine Kneipe gegangen und hat dem Wirt das erzählt. Und er hat dann daraufhin die Polizei angerufen. Was für ein Drama. Diese zwei Tage, hat er dann mit der Leiche in der Wohnung gelebt? Ja, ja. Zu was ist er verurteilt worden? Der hat 10 Jahre Gefängnis bekommen. Mhm. Wie war das für dich? Das war deine Tante. Ja, ich war am Arbeiten gewesen, ich fahre LKW. Mhm. Und ja, ich habe dann Anruf bekommen. Ja, dann ist dann auch, wurde ich auch direkt vom LKW aus abgeholt. Ja, aber wie soll das sein? Kann man sich ja gut vorstellen. Wie war dein Verhältnis zu deiner Tante? Also es war sehr gut. Also sie hat 60 Kilometer von uns weggelebt. Mhm. Und ja, jedes Mal, wenn sie halt da war, immer mit ihr so viel wie es gehen nur unternommen. Mhm. Und ich bin auch häufiger, wenn ich frei hatte, dahin gefahren zu ihr. Naja, also ein richtig rundherum gutes Verhältnis. Sehr, sehr gutes Verhältnis, ja. Und wie war dein Kontakt zu dem Täter? Der war nicht so gut. Also keiner, also von meiner Familie Seite, von meiner Seite her, familiär konnte ihn nicht wirklich jemand leiden. Mhm. Wie lange waren die denn miteinander zugange oder zusammen? Ich weiß nicht ganz genau, aber ich meine, es wären knapp 2,5 Jahre gewesen. Ja. Welchen Eindruck machte er denn, wenn man ihn so im normalen Leben sah, wenn du zum Beispiel deine Tante besucht hast und er auch da war? Ja, also ich habe ihn nicht sehr oft gesehen, weil er war selbst Rettungssanitäter, er ist Krankenwagen gefahren. Mhm. Und ja, halt so, wenn man mal sieht, hallo, und man konnte vernünftig mit ihm reden, so war er auch nett, aber mehr war da auch nicht. Aber immer schon irgendwie so ein etwas befremdendes Gefühl. Ihr wurdet nicht richtig warm miteinander. Ja, wir wurden nicht warm miteinander, ja, nein, nein. Ja. In dem Prozess musstest du oder die Familie auch aussagen? Also ich selber war nicht da, nein. Mhm. Also ich wollte mir das nicht geben, den Typen nochmal über den Weg zu laufen. Ja, niemand weiß ja jetzt auch, welche Leidenszeit deine Tante durchlebt hat. Nein, das... Man weiß ja gar nicht, ob sie direkt tot war. Es kann ja sein, dass sie schwer verletzt in der Wohnung liegen gelassen wurde. Kann ja sein, oder? Das weiß keiner so genau. Also... Mhm. Wenn so ein Verbrechen in einer Familie stattfindet, verändert sich dann eine Familie? Kann man das sagen? Also ich habe also ich habe selber, persönlich habe ich einen Sohn und ich bin jetzt 7 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und sie merkt das auch. Also wir haben auch sehr viel Stress miteinander. Und das ist immer mal ein Thema. Achso, ja. Du meinst, dass du dich insofern verändert hast, dass du in deiner Beziehung ja nicht so ganz entspannt bist? Genau, also sie merkt das schon, dass ich seitdem das passiert ist, mich verändert habe. Mhm. Es ist 3 Jahre jetzt her. Ja. Wie oft denkst du daran? Ich bin ja vom Beruf LKW-Fahrer und abends, wenn ich dann Feierabend habe, und dann denke ich ganz schön oft daran. Und wie denkst du daran? Was denkst du? Ja, was ich denke, ob man das irgendwie, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, weil wir hatten ja alle, eine ganze Familie schon gesagt, wir haben uns auch gedacht, es wird bestimmt nicht der Richtige sein. Mhm. Vielleicht hätte man ihr den Typen ja auch irgendwie ausreden können, ich weiß nicht, um das irgendwie verändern können oder so. Mhm. Ja, das kann man natürlich, hinterher denkt man das immer, das ist ja auch völlig normal. Nur wärt ihr wahrscheinlich gegen Wände gelaufen, wenn ihr da versucht hättet, irgendetwas bei ihr zu verändern oder sie zu überzeugen. Genau, das stimmt wohl. Ist bekannt, ob der früher oder in anderen Konstellationen auch schon gewalttätig war? Nein. Also ist es nicht bekannt, oder? Nein. Gar nichts. Hm. Jetzt ist er zu 10 Jahren verurteilt worden. Ja. Weißt du, wie er sich vor Gericht verhalten hat? War er reuig? War er geständig? Nein, der war ziemlich still. Das weiß ich wohl. Also, der hat... Also so wie mir gesagt worden ist, war der ziemlich ruhig. Das ist ja dann auch noch schlimm. Das finde ich dann noch schlimmer, wenn man das mitbekommt als Angehöriger. Natürlich kann man einen Menschen nicht zurückholen, aber wenn dann wenigstens der Täter Reue, sich entschuldigt, Reue zeigt und man wirklich den Eindruck hat, dass es ihm leid tut. Er war ja besoffen, sagst du, ne? Genau, ja. Ja, dann, das ist auch nicht zu entschuldigen, aber dann wäre es vielleicht irgendwie anders einzuordnen für ihn selbst auch. Aber wenn er nichts sagt oder kaum was sagt, ist das schon sehr schlimm. Sehr schlimm. Jan, wenn dich das heute immer noch so tangiert und du beim Fahren immer wieder daran denkst, möchte ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit Sabine, meiner Psychologin, sprichst. Okay. Du bist gerade unterwegs, ne? Ich höre im Hintergrund so... Ja, was heißt unterwegs? Du stehst. Ich bin im LKW, aber ich stehe auf dem Feierabend. Ja. Genau. Gut, dann hast du Feierabend und hast gleich die wohlverdiente Ruhe. Und wir machen das jetzt so, Jan, du legst auf und die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke schön. Tschüss, Jan, ciao. Tschüss. Zwischendurch sehr herzliche Grüße an unsere Zuhörer im LKW, an die LKW-Fahrer und überhaupt die Leute, die im Auto gerade zuhören. Hier ist Pierre. Pierre ist 47. Guten Morgen, Pierre. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Morgen, Pierre. Um was geht's bei dir? Es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden. Über den Tod meines Sohnes vor 10 Wochen. Er ist leider nur 17 Jahre alt geworden und hatte einen Krebs, den es heute in der Form selten gibt. Der ganze Krebs heißt Ewing-Sarkom. Mhm. Und er tritt auch nur bei 3 von 1 Million Kinder auf. Und was genau ist das für ein Krebs? Wo siedelt der sich an im Körper? Wo tritt er zutage? Das ist ein Krebs, der vielfach im jugendlichen Alter auftritt, also ein Knochentumor. Mhm. Wurde auch diagnostiziert, über das wir zu öfters zum Arzt gegangen sind, weil er über Rückenschmerzen geklagt hatte. Mhm. Der Arzt hatte das als Skoliose herausgefunden und sagte im Prinzip, er muss was tun. Wo er dann überhaupt nicht mehr laufen konnte auf einer Feierlichkeit, haben wir dann gesagt, es geht gar nicht mehr. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Nürnberg, er kam dann ins MRT. Mhm. Und da hatte er erstmal eine Stunde gelegen und dann haben die Ärzte uns noch reingeholt, haben gesagt, setzen Sie sich bitte hin, da ist was hier nicht hingehört und Sie müssen sofort wieder nach Düsseldorf mit dem Notarzttransport gefahren werden und dann muss so schnell wie möglich operiert werden, sonst wird er querschnittsgelähmt werden. Wie alt war er da, als das herauskam? 16 Jahre. 16. Hm. Und dann ist er operiert worden? Dann ist er gleich in der Nacht, wollten sie ihn operieren, aber weil er noch Wasser lassen konnte und diverse Funktionen noch hatte in den Beinen, hat man das auf den nächsten Tag verschoben, weil ich gesagt habe, lieber eine ausgeruhte Ärztin, die das am nächsten Tag macht. Mhm. Und die Operation selber ging auch über 5 Stunden. Da hat man also dann Gewebe aus dem Spinalrückenmarkskanal herausgenommen, weil es hatte sich aus dem Becken mittlerweile in den Spinalkanal gearbeitet. Mhm. Und dadurch sind auch die massiven Schmerzen aufgetreten, dass er gar nicht mehr laufen konnte. Ja. Nachdem das dann also entfernt worden ist, hat man das in die Autopsie, in die eigene und auch nochmal im Fremdinstitut überprüfen lassen. Nach 14 Tagen wusste man dann also, dass er an diesem Knochentumor erkrankt oder erkrankt ist und hat dann relativ schnell gesagt, wir müssen jetzt also eine Chemo- und Bestrahlungstherapie einleiten. Mhm. Und das hat man dann auch sofort gemacht. Man hat aber zu dem Zeitpunkt nach der Operation keine weiteren Tumore gesehen. Also man hatte uns, und das war schon während der Operation, kam dann die Ärztin so hin und sagte, war dann nur der Rücken betroffen oder auch andere Teile, sagte, sie konnten sowieso nicht alles wegnehmen von dem Tumor, weil sonst hätten wir komplett ein Becken machen müssen bei ihm, also weil es sich in den Knochen reingearbeitet hatte von dem Becken. Und auch auf der Lunge waren schon Metastasen zu sehen, also das haut dich dann erstmal völlig um. Und dementsprechend geht man dann ganzheitlich hin, indem man sagt, man muss definitiv erstmal eine Dings machen, eine Chemotherapie und eine Bestrahlung. Wie ging es ihm denn nach dieser schweren Operation? Also arge Schmerzen mit Morphiumpumpe und allem. Also im Prinzip, er hatte da sich auch einen Extraschub geben können über die Pumpe. Mhm. Er hat es fast gar nicht ausgehalten. Also von den Schmerzen her, das war also fast nicht zu ertragen. Und irgendwann, weil du ja hinten auch an einem feinen Nervengewebe arbeitest, im Prinzip war das schon 14 Tage Hölle. Ich habe die auch mit meiner Frau immer kollektiv, haben wir jeden Tag uns abgewechselt in der Klinik. Und ja. War ihm zu dem Zeitpunkt schon klar, dass er eine so schwere Erkrankung hat? Man hatte es arzttechnisch ihm so gesagt. Mhm. Es war aber auch das erste Gespräch und wollte uns beruhigen, indem man sagt, Kindertumor kann man nicht mit Erwachsenentumor vergleichen. Er wird auf jeden Fall eine Heilungschance haben. Mhm. Da hängt sich meine Frau auch noch sehr dran, weil sie sagte mal, jeder hat uns gesagt, 70% Heilungschance. Ne? Ja. Aber das ist letztendlich, du wirst nach einem sogenannten Protokoll behandelt. Das Ganze heißt Ewing-Protokoll, weil er, wie gesagt, so selten ist. 3 von 1 Million Kinder. Mhm. Und dementsprechend wissen die am Anfang sofort, was sie machen sollen, haben es auch dementsprechend gemacht. Also über ein Jahr lang diese Bestrahlungen, Chemos, Lungenoperationen, wo man den Lungenflügel rausgenommen hat. Ach, das operativ. Gab es auch noch. Das war eine Spezialklinik dann in Essen, die es dann dafür gibt, wo ich dann auch noch mal 10 Tage mit ihm da gelegen hatte während der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber du hast immer an das Gute geglaubt, weißt du? Ich habe das mal bezeichnet mit dem Begriff gekämpft, gehofft und dann kam ihm zum Schluss doch verloren. Jetzt ist er vor 10 Wochen verstorben, sagst du. Ja. Wie ging es ihm in seinen letzten Lebenswochen? Ja, das Groteske daran ist im Prinzip, er kriegte noch mal die Wende. Das heißt also, er war eigentlich von der Klinik im September als Gehalt dargestellt für uns. Man hat ihm also den Proviakatheter, also das heißt da, wo diese Flüssigkeit immer die Chemos eingeleitet werden, rausgenommen und hat uns gesagt, theoretisch, er hat jetzt nur eine Fußheberschwäche und dementsprechend haben wir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wir sind aus dieser Nummer nochmal rausgekommen. Das heißt, man hat ihn entlassen, quasi, als mehr oder weniger geheilt zunächst. Richtig. Das heißt, da flammt ja Hoffnung auf. Ja, und dann, was ist dann passiert? Dann in eine Reha-Maßnahme in den Schwarzwald, die sich speziell auch für Krebstherapien eigentlich Kinder dahin bekommen und fühlst ihn da gut aufgehoben. Er soll sich wieder ins Leben zurückbringen, er soll aufbauen und so weiter. Und während der ersten 10 Tage in der Reha rief er uns mal an, sagt, ich habe Rückenschmerzen oder sagt, ich habe vielleicht zu viel gemacht oder was körperlich trainiert, da hat man da Ibuprofen verabreicht. Ne? Mhm. Und wo ich nach weiteren 14 Tagen ihn da zum Ende der Reha geholt habe, hat gesagt, das ist ein alter Mann, der konnte nicht mehr laufen. Mhm. Sofort wieder in die Klinik und da hatte man sofort wieder immer Mathe gesagt, der ist jetzt so explodiert, der ist jetzt nicht nur da, er ist so die ganze Rückenwirbelsäule hochgegangen. Innerhalb der kurzen Zeit? Ja. Das heißt, die letzten Wochen vor seinem Sterben waren schlimm wahrscheinlich. Also man hat uns dann von der Klinik gesagt, jetzt muss ein Wunder her und hatte ihn dann auch immer fast nicht mehr, also die Ärzte haben den Blick eher auf den Boden gesenkt als zu ihm, wenn er was gefragt hatte. Ich komme gleich nochmal wieder, so nach dem Motto, der Herr Professor. Und Wir fühlten uns überhaupt nicht mehr gut aufgehoben. Wir sind dann nach Münster, wo die Studienleitung sitzt, für diesen Tumor hingefahren, haben uns da nochmal eine Hoffnung letztendlich darin gewünscht oder Ansätze, weil es gibt Rezidive, also es ist ein Rückfall vom Krebs, die heilbar sind. Und hat man euch denn da dann gesagt, dass es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt? Genau, ja. Das hatte also jedes Gespräch, was dann, und du hast wie gesagt ein Jahr lang gekämpft, dann gehst du raus aus einer Tür, bist geheilt und 6 Wochen stehst du wieder danach, dann gucken sie alle auf den Boden und sagen, ja, du hast keine Chance mehr. Ja, eine Irrfahrt der Gefühle ist das. Absolut, absolut. Hat und er dann, die letzten Wochen zu Hause verbracht? Wir haben, wie gesagt, palliativ dann gehabt, wir haben aber auch weitere Chemos versucht, das sind aber nur noch experimenteller Art dann. Man versucht also dann nur noch Medikamente zu geben. Also palliativ heißt, er war zu Hause und ist ambulant palliativ betreut worden. Genau, also zeitweise wie zu Hause mit Pflegebett im Wohnzimmer. Also wir haben alles umgebaut, weil über 3 Etagen, er konnte näher nicht mehr, ist dann, der Tumor hat immer weiter zugezogen, er wurde dann querschnittsgelähmt, wir mussten ihn tragen, er konnte nicht mehr zur Toilette, also 24 Stunden rund um die Uhr. Wir sagen nochmal, wir reden über einen 17-jährigen, ganz jungen Mann. Ja. Einen 17-jährigen Mann. Als er dann in dieser Situation war, wie du sie gerade beschrieben hast, wusste er auch, dass er sterben wird? Gut, der erste war im Prinzip, dass er gesagt hat, Mama, Papa, ich will nicht sterben. Und da haben wir uns zu Herzen genommen und gesagt, wir werden kämpfen bis zum letzten Blut, egal was hier passiert. Aber ihm war dann klar, es würde passieren? Sagen wir so, dadurch, dass dieser Krebs dann in unseren Augen wieder ein wenig ihm die Hoffnung gab, er brauchte Sauerstoff, er brauchte mal keinen Sauerstoff. Mhm. So sind wir über die Weihnachtstage gekommen. Und es deutete sich irgendwie alles an, als wenn wir nochmal eine Chance hätten. Wir haben es ja sogar noch mit Alternativmethoden versucht, mit Cannabis und sowas in die Richtung. Ne? Wie groß ist die Familie sonst? Es gibt noch einen Bruder und eine Schwester. Und wart ihr alle da, als er gestorben ist? Ja, wir sind also in die Klinik rein. Also es war so, dass wir an dem Tag eigentlich noch einen Chemoblock bekommen hätten. Deswegen sind die auch nicht so rausgekommen zu uns, sondern wir sollten dafür in die Klinik fahren. Und wo sie ihn dann gesehen haben, wie gesagt, der kann ja... Er kriegt ja kaum noch Luft oder was, da wird heute keine Chemo mehr sein, sind sie froh, wenn sie ihn abends noch haben, nicht? Man hat ihn also dann nur noch mit. Aber dann ist er wieder von der Klinik nach Hause gekommen. Nein. Er ist da geblieben. Also er ist dann in der Klinik, dass er da morgens um 10 Uhr ankam, ist er mehr oder weniger nach 4 Stunden dann verstorben. Hast du, da habt ihr mit ihm auch nochmal über den Tod sprechen können? Sagen wir so, er ist ja dann, weil der Lungensauerstoffaustausch nicht mehr funktioniert, du kriegst eine Maske auf. Er ist ja dann durch das Morphin so weit runtergedämpft worden, sodass wir diesen Punkt eigentlich nie machen konnten. Was wird tot? Wie werden wir diese Sterbebegleitung? Wie wünscht er sich seinen Tod oder was? Das war irgendwie immer, weil er gesagt hat, er möchte leben, haben wir das immer im Prinzip gesagt. Du kannst dem Kind nicht sagen, du wirst morgen nicht mehr sein. Nicht? Ja. Zumal es sich auch gar nicht angedeutet. Es ging rasant zum Schluss. Es zog sich so schnell zu. Er bekam dann keine Luft mehr, keinen Sauerstoffaustausch. Absolut. Tut mir sehr, sehr leid, Pierre. Einen 17-jährigen Sohn zu verlieren, ist ungeheuerlich. Dann hast du mehr oder weniger aus dem Automatismus, hast du versucht, alles wieder zu regeln, die Beerdigung, die danach anstand und so weiter. Habt ihr die Beerdigung in einer besonderen Weise gestaltet? Also wir haben es versucht, nach seinen Wünschen, also mit seiner Musik, weil er ja auch viel so mit Computerleuten und das eine Jahr konnte er ja auch nicht großartig raus, das heißt, er hat ja dann... Aber er hat nicht konkret vorher Wünsche geäußert? Nein. Also ihr habt so gedacht, das würde ihm so gefallen, das ist sein Gespräch. Wir haben ihn also danach auch, wo er dann verstorben ist, auch selber gewaschen, angezogen, nach seinen Wünschen, wie gesagt, angezogen und... So haben wir dann gesagt, das ist jetzt so, wie der Florian jetzt eben von uns geht. Ne? Es sind 10 Wochen vergangen. Wie geht es dir heute, Pierre? Wir sind immer noch ganz tief in der Depression. Mhm. Also das heißt im Prinzip, du gehst auf den Friedhof, du denkst immer noch, er ist im Urlaub, er ist nicht im Urlaub, kommt nicht wieder. Mhm. Es ist eigentlich noch nicht realisiert. Nee. Das ist so im Prinzip vom Gefühl her, auch wo du gedacht hast, in der Klinik wurde dir öfters mal vom Sozialberater ein Gespräch angeboten. Das ist hier völlig weggefallen. Man hat uns nur einen Flyer geschickt, wo dann drin stand, dass man mal so in so einer Maßnahme fahren kann, wo die ganze Familie in so Trauergespräche oder was. Aber so im Großen und Ganzen, das ist auch der Grund, warum ich hier und heute angerufen habe, einfach gesagt habe, ich will mich aus dieser, ich kriege keine Luft mehr, weißt du? Du stehst am Friedhof und du gehst hin und manchmal denkst du, wo will das hin? Wo ist der Sinn des Lebens, nicht? Gerade auch mit deinem Buch jetzt so in der Form, wo ist der Punkt jetzt, wo man sagen kann, man kann noch mal was machen. Mhm. Habt ihr schon mal von dieser Selbsthilfeorganisation Verweis der Eltern gehört? Leben ohne dich haben wir uns jetzt, glaube ich, noch angemeldet. Also die jetzt genannte wüsste ich jetzt nicht. Wir recherchieren in alle möglichen. Ich habe im Laufe der Jahre viele Rückmeldungen bekommen von den verwaisten Eltern. Da sind halt Menschen, treffen sich, die ihre Kinder, in welchem Alter auch immer, verloren haben. Ich habe viele gute Rückmeldungen gehört. Diese Gruppe ist verstreut in ganz Deutschland. Es gibt Ableger davon. Ich möchte dir gleich gerne auf jeden Fall da eine Adresse geben lassen von meiner Psychologin, Pierre. Möchte dir so das Gespräch auch noch mit meiner Psychologin anbieten. Mir tut das immer so leid, wenn so schwerwiegende Fälle hier erzählt werden. Du weißt, dass ich immer nur so ein Zeitfenster habe für ein Gespräch. Deswegen hatte ich ja schon vor mit deinem Redakteur ja auch gesprochen, inwieweit man das jetzt, dieses ganze Krankheitsbild und so weiter. Ja, aber das musstest du ja auch erzählen, damit man es versteht. Und das ist ja auch hochtragisch und traurig, was du erzählt hast. Auf jeden Fall finde ich deinen Schritt auch gut, jetzt nach außen zu gehen, weil ich glaube, in einer Familie ist man manchmal dann auch sprachlos vor Trauer und gelähmt vor Trauer und kann sich gar nicht so austauschen. Kann das sein? Ja gut, man versucht irgendwie immer sich den Alltag irgendwie wieder irgendwo gerade zu machen, nicht? Mhm. Aber es geht nicht. Also die Gedanken begleiten dich immer wieder. Mhm. So, was kannst du noch ändern? Wie kannst du dich jetzt auch wieder positive Lebensgefühle machen, dass du wieder Spaß hast an der Sonne, am Lachen und so weiter, nicht? Und wobei, weißt du, nach 10 Wochen, glaube ich, kann man das mit den positiven Lebensgefühlen wirklich noch vergessen. Das ist ja so erschütternd noch in euch. Das braucht ja alles seine Zeit. Aber das sind eigentlich auch alles gute Gesprächsthemen, die du besprechen kannst mit Eltern, die dasselbe schon alles hinter sich haben, die das alles erlebt haben oder gerade auch dabei sind. Das war jetzt ja auch, warum ich denen gesagt habe, ich muss aus dieser Isolation rausnehmen, diesen Schritt nach vorne machen, um irgendwann zu sagen, sonst vergeht man nur noch da in diesem Selbstmitleid, in diesem Schmerz und du kommst gar nicht mehr raus. Nicht? Deshalb, Pierre, bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und du wirst von der Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Die hat das Gespräch mitgehört und alles Weitere könnt ihr dann am Telefon gleich besprechen. Da habe ich dann auch noch ein Autogramm von dir. Sehr gerne. Ich jetzt so langjährig dich schon mehr oder weniger verfolgt habe und jetzt auch am Montag erfahren habe, du hörst jetzt ganz auf bald. Aber ja, bald noch nicht. Ende 16 erst. Ja, ich weiß. Das ist eben doch eben, du hast dein ganzes Leben irgendwo mit begleitet oder die letzten 20 Jahre so und dann ist das dann doch irgendwie wie auch ein Wegfallen. Nicht? Es fehlt auch da wieder was. Aber es ist ein anderes Wegfallen, das ist richtig. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Kraft, Pierre. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Alles klar, du mein Herr. Auf Wiedersehen. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Hier ist Kai. Und Kai ist 49. Guten Morgen, Kai. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Kai. Schön, dass du da bist. Ja, Über was reden wir beide? Über was reden wir beide? Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Ich bin der Mensch, der mit seinem Krankenfahrstuhl motorisiert nach Wladiwostok gefahren ist. Ja, natürlich, ich erinnere mich. Da habe ich so, du musst es jetzt nochmal erklären, was genau für ein Gefährt das ist, damit die Leute das auch verstehen. Ja. Halt, wir haben ein Foto. Ich höre gerade, wir haben ein Foto, Kai. Ich habe ein paar geschickt, ja. Ja. Ja, wie erklärt man das? Wir müssen das den unseren Radio-Zuhörern erklären. Erklär du es. Das ist ein dreirädriges Fahrzeug, kommt aus der ehemaligen DDR, 50 Kubik. Dreirädrig, sieht aus wie so ein Motorroller mit drei Rädern. Genau, ja. Das ist in der DDR damals speziell für Schwerbehinderte gebaut worden und das haben auch nur schwerbehinderte Menschen bekommen. Ja, und ich sehe hier auf dem Foto noch einen Anhänger. Du hast einen Anhänger hinten dran. Ja, das habe ich nachträglich gebaut, damit ich eben diesen Anhänger mitnehmen kann. Für das Gepäck. Sehe ich das richtig? Da ist auch noch ein kleines Dach auf dem Motorrad. Ja, genau. Also ich habe da eine Plane, da könnte ich eine Plane rüber machen, um dann geschlossen zu fahren. Aber rechts und links ist offen. Das macht keinen Spaß. Achso, das macht keinen Spaß. Du bist gesundheitlich wie fit? Eine Herzleistung von zwischen 15% und 20% und dann eben meine HIV-Erkrankung. Wobei meine HIV-Erkrankung für mich also kein großes Thema mehr darstellt. Nee, aber ich erinnere mich an die Herzleistung und habe mich damals auch so gewundert, das ist ja eine beschwerliche Reise, die du damals gemacht hast, dass du das geschafft hast, trotz der Angeschlagenheit. Weswegen rufst du heute wieder an? Ja, ich habe diese Reise ja fortgesetzt. Mhm. Und ich habe es geschafft, mit meinem Töfter, mit meinem Duo, ja. einmal um die Welt zu machen. Ich bin letztes Jahr bin ich nach Hamburg gefahren, habe mein Duo verschifft nach Vancouver. Ja. Nicht nach Vancouver, Entschuldigung, nach Montreal. Ja, okay. An der Ostküste. Hauptsache Kanada. Ja, ja. Genau. Ostküste Kanada. Ja. Und bin dann durch ganz Kanada gefahren, bin den Yukon hoch, dann Dawson City über Top of the World Highway. Das ist unglaublich. Nochmal, wie viel PS hat das Ding? Das hat, ach, was sind das so 4 PS, 5 PS. Sehr lustig. Ja, erzähl mal weiter. Ja, und dann nach Alaska bis nach Fairbanks. Ja. Und dann Anchorage. Ja. In Anchorage konnte ich mir dann sagen, boah, du hast es echt geschafft, jetzt bist du einmal um die Welt gefahren. Ja, und von dort aus bin ich wieder runtergefahren, bis nach L.A. Bis nach L.A., von ganz bis oben nach runter. L.A., ja, genau. Da warst du doch wahrscheinlich die Attraktion bei den Amis, oder? Das ist man überall. Wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, ist das, da, das macht keinen Unterschied, wo man fährt. Ah, ja, ja. Leute sind begeistert. Dann bist du bis L.A. gefahren und dann? Ja. Wie ging es dann weiter? Ich wollte ja eigentlich wieder zur Ostküste zurück, mhm. aber dadurch, dass ich doch ein paar Probleme unterwegs hatte, dann gab es zeitliche Verzögerungen und dann war klar, mit dem Visum, das wird auch mal wieder ein bisschen knapp. Mhm. Ja, und dann habe ich kurz hinter L.A. habe ich dann gedacht, ah, das hat keinen Wert, das durchzuhetzen und dann habe ich von dort meine Verschiffung gemacht. Ach so, aber dein Turf hast du wieder mitgenommen. Ja, ja, klar, das steht bei mir zu Hause in der Garage, klar. Wie viel Kilometer insgesamt bist du jetzt mit dem Ding schon gefahren? Also insgesamt bin ich jetzt, glaube ich, die letzten von 2011, 2012 bis heute bin ich über 80.000 Kilometer. Wahnsinn, 80.000 Kilometer. Das, ja, das aber ist jetzt auf dieser zweiteiligen Reise um die Welt, das waren ungefähr 40.000. Wie hast du unterwegs und wo hast du unterwegs übernachtet? Ich habe weitestgehend draußen übernachtet, also jetzt gerade in Kanada und USA. Da sind auch die Hotelkosten, die sind einfach so immens. Ja. Und das Leben dort ist sowieso sehr, sehr teuer. Also im Zelt dann geschlafen? Aber eben, ja, oftmals noch nicht mal ein Zelt. Also gerade am Anfang dann Moskitonetz. Ja. Denn unter freiem Himmel, also ich liebe es, unter freiem Himmel zu schlafen. Ist denn irgendwas mal passiert während der letzten großen Reise, was Unangenehmes passiert, für dich? Nee, überhaupt nichts Unangenehmes. Im Gegenteil, also die Menschen überall, wo ich war, echt super freundlich, hilfsbereit. Kein, du bist nicht ausgeraubt worden, kein Überfall. Ich habe nicht eine Situation gehabt, wo ich irgendwie auch nur ein ungutes Gefühl gehabt hätte. Diese Reise, die du gerade beschrieben hast, von Kanada und so weiter, Alaska, ja, bis wieder runter L.A. und verschiffen, was hat das gekostet? Was hat dich das gekostet? Also der teuerste Teil war sicherlich die Verschiffung und, ja, der Flug. Ja. Das waren 4.000 Euro. Und dann kommt noch ein bisschen Kleinkram dazu für unterwegs Essen. Also die eigentlichen Lebenshaltungskosten, das war jetzt eher also so wie ich das zu Hause auch habe, eher sogar noch manchmal sogar noch ein bisschen weniger. Also ich habe da eben dadurch, dass ich jetzt nicht in Hotels war, auch selten Restaurants, sondern einfach in den Supermarkt rein, ein bisschen was geholt habe. Bist du günstig davon gekommen? Hat man die Dinge günstig gemacht. Da haben wir damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist schon viele Jahre her, ne, dass wir gesprochen haben. 2013 war das. Ach, 13, okay, nur zwei Jahre, das ist dann noch nicht so ganz so lange her. Mhm. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wie kannst du dir das zeitlich so einen Luxus gönnen? Also ich bin berentet. Also, so war es, ne? Genau. Ja, genau. Ja, sonst, ja, wäre es nicht möglich. Wenn du diese ganzen Reisen, Vladivostok damals und jetzt diese Reise, wo war es Am allerschönsten. Am allerschönsten. Das ist, also, das ist ganz schwer zu sagen. Also, eine der, also wirklich ein Highlight war die Westküste von USA. Mhm. Das ist Highway 1 und 101. Mhm. Das sind über tausende von Kilometern. Also, eine solch eine Strecke, also, das ist, oh, das flasht einen schon. Ja, aber, ja. Eben, wieder ganz anders natürlich, wenn man dann oben durch Kanada fährt, die einfach so dieses platte Land, die Prärie, das hat auch was. Mhm. Du machst es gerade ganz. Das Wichtigste sind die Begegnungen, die du in den Straßen hast, mit den Menschen. Dennoch machst du uns jetzt alle, glaube ich, ganz reisehungrig und voller Reisesehnsucht, wenn man das so hört. Wie ich dich jetzt schon kenne, sage ich mal so. Wirst du bestimmt nicht die nächsten Jahre in deiner Heimatstadt mit deinem Töff rumfahren. Du hast doch bestimmt wieder Pläne, oder? Ja, dieses Jahr, also ich bin dabei, also ich will ein Buch schreiben über meine Reise. Dann dieses Jahr will ich eben gucken, dass ich Dia-Vorträge und so mache. Ich habe da einen ganzen Haufen Bilder gemacht, wo ich auch Leuten so von meinem Abenteuer so ein bisschen berichten will. Und nächstes Jahr im Sommer würde ich noch mal gern an die Ostküste und dann Route 66 bis nach Patagonien runterfahren. Sehr spektakulär. Auch wieder mit meinem Krankenfahrstuhl, klar. Ja, klar. Bist du Ende 2016 wieder im Lande? Das glaube ich nicht. Ach, schade, ich wollte mir gerade sagen, dann möchte ich gerne mit dir noch mal sprechen. Ja. Naja, okay. Also das wird sicher auch eine ganz tolle Reise, Kai. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Und dann wünsche ich für das nächste Jahr wirklich wieder ein so tolles Erlebnis und so eine gute Reise. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.31 Uhr haben wir. Das Thema morgen heißt ungewöhnliche Liebe. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon ganz tiefe Liebesbeziehungen erlebt haben oder vielleicht gerade in solchen Beziehungen sind, außerhalb der Norm. Also vielleicht seid ihr zu dritt zusammen und liebt euch gleichermaßen gegenseitig. Vielleicht erlebt ihr eine Liebe trotz großem Altersunterschied. Vielleicht habt ihr eine tiefe Liebesbeziehung zu eurem besten Freund oder zu eurer Schwester oder eurem Bruder. Oder vielleicht ist es auch eine Liebe gegen alle Widerstände, die ihr im Moment lebt oder durchgefochten habt. Vielleicht wollen die Eltern das nicht oder irgendjemand anderes nicht. Und zur Liebe gehört natürlich Gott. Vielleicht könnt ihr mir auch erzählen von einer ganz großen, vielleicht die größte Liebesbeziehung, die ihr bisher erlebt habt, dass das die Liebesbeziehung zu einem höheren Wesen ist, zu Gott ist. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, über ungewöhnliche Liebe, ich bin sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Ich glaube, es gibt so viele ungewöhnliche Lieben außerhalb der Norm, dass das ganz interessant und ganz spannend wird. Dann ruft an ab 0 Uhr unter 0800 220 50 50 oder mailt uns jetzt schon domian@wdr.de. Ungewöhnliche Liebe, unser Thema morgen. Heute Freitagnacht und hier ist der Wilhelm und der ist 43. Guten Morgen, Wilhelm. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Wilhelm. Jetzt habe ich das Thema schon vorweggenommen für morgen. Ach, ist egal, leg los. Ja, wie gesagt, ich bin ein Freund von Dreier und mit meinem Pärchen, in Anführungsstriche, lebe ich das schon seit 6-7 Jahren aus. Also Freund von Dreier heißt aber, wir reden hier über was Sexuelles. Ja. Oder liebt natürlich ihr, nicht jetzt gefühlsmäßig. Also genau, ich habe das gerade für morgen als Beispiel gebracht. Es gibt ja auch Liebesbeziehungen, wo drei Menschen sich finden und die wirklich sich lieben. Nicht nur sexuell, sondern wo es wirklich eine Liebesbeziehung ist. So ist es bei euch nicht. Without love. Hm? Ohne Liebe. Ja. Also du hast ein Verhältnis zu einem Pärchen. Ja, das heißt also praktisch zum befreundeten Pärchen. Und der Freund, der macht's dann mit seiner Freundin und ich komme dann auch mit ins Spiel. Ne? Ja. Immer abwechselnd. So, Bäumchen wechsel ich. Ach so. Ja. Und du bist aber Solo. Ich bin Solo. Und wie lange läuft das mit dem Pärchen schon? Ja, 6-7 Jahre schon. 6-7 Jahre. Wie habt ihr? Wir gehen auch zusammen aus und die machen es nur mit mir. Also ist auch so eine freundschaftliche Beziehung, ist es schon? Kann man so sagen. Eine gute Bekanntschaft. Ja. Und die machen das nur mit dir. Nur mit mir. Wie oft mit trefft niemand ihr euch? Anders. Wie oft trefft ihr euch denn? Ja, das ist immer so sporadisch, aber so 3-4 Mal im Monat. Ach Gott, ja, das ist schon nicht schlecht. Da kann man fast sagen, wöchentlich einmal. Ist richtig so. Und wie lange dauert dann so eine Sex-Session? Ja, die geht dann trinken wir was zusammen und dann sprechen wir mal über Gott und die Welt. Natürlich. Tralala. Tralala auch. Ja, und dann geht's dann nachher zur Sache und dann holt jeder sein Willi raus. Ja, ne? Ja, verstehe schon. Und dann geht's dann zur Sache. Aber so, man unterhält sich am Anfang erstmal ein bisschen gepflegt. Man macht Smalltalk. Ja. Man geht nicht, die Büchse wird nicht gleich ausgezogen. Nee, so läuft das nicht ab. Und trefft ihr euch immer bei den Pärchen oder bei dir? Ja, anfangs haben wir bei mir gemacht, aber jetzt haben wir es immer so beibehalten, dass wir immer bei den Pärchen treffen. Und geht ihr denn, macht ihr das bei den Pärchen im Ehebett? Ja. Ja. So, und wie lange dauert es dann? Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden? Ja, das dauert auch schon dreimal. Man kommt ja 3-4 Mal und ach so. Fünfmal. Ja. Wow, so potent seid ihr, Jungs. Ja. Wie alt ist das Pärchen denn? Das ist so in meinem Alter, so Mitte 30, 40, Anfang 40. Habt ihr beiden Jungs denn auch was miteinander? Nee. Ich bin Stockhetero. So nicht. Es geht immer wechselt euch ja mit der Frau. Aber man hat ja so, in jedem steckt ja, man soll das ja nicht für möglich halten. Ich sag das jetzt von meiner Warte her, in jedem steckt ja ein bisschen Bi drin. Ne? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt wirklich, ja, es gibt ganz viele, die irgendeine bisexuelle Ader haben, aber es gibt auch ganz... Ne? Meine persönliche Opfer. Aber es gibt ganz, ganz harte Heteros und es gibt ganz harte Schwule, ja? Die laufen weg, wenn die irgendeine Frau sehen und es gibt Heteros, ist das so? Die, ja, das ist, es gibt alles. Es gibt eigentlich alles. Wobei ich dir recht gebe, das Mittelfeld ist sehr groß und sehr weit gefächert. Aber egal, das ist ja kein Thema bei euch. Ja, ich habe manchmal auch, entdecke ich mich dann auch mal, dass ich gebe ihnen auch ganz normal einen Kuss auf den Mund und wir haben uns dann auch mal ein bisschen lieb und wir nehmen uns dann auch in den Arm. Ne? Du und der Mann, oder was? Heißt, ja, aber das hat ja nichts mit bisexuell. Nö. Ne? Das ist nur ganz normal. Ist das immer das gleiche sexuelle Ritual oder probiert ihr auch neue Sachen aus? Wie meinst du, das neue Sachen? Ja, ich weiß ja nicht, neue Stellungen oder vielleicht ein bisschen SM mal oder irgendwas oder ist es nee, immer so dasselbe? SM, so Sachen nicht. Ne? Ja. So, das ganze Dilemma hat sich jetzt erstmal bereit gemacht. Wir haben uns diese Tage haben wir mal wieder uns bereit erklärt, um uns dann zu verjüngern. Ne? Zu verjüngern? Ja, dann wieder zusammen was zu machen. Ja, das nennst du verjüngern? Ja, ich sag das so. Okay. Eben. Okay. Ja, wie dem auch sei. Und dann habe ich dann gesehen, dass er mich dann bei der Geschichte dann heimlich gefilmt hat. Und da ist er dann rausgekommen und seitdem sind wir jetzt auf Stillstand. Ach so, das heißt, das war gar nicht abgesprochen und du fühlst dich jetzt hintergangen. Genau. Ja, das ist auch kein schöner Zug. Wenn er euch so lange kennt, hätte er doch fragen können. Hier, hast du was dagegen? Ja, und dann habe ich dann, dein Bild, dein Kopf ist ja nicht drauf und so Geschichten. Und ich sag, mir ist das ja egal, ne? Aber ich möchte vorher gefragt werden. Natürlich, klar. Ja, warum hast du nicht gefragt? Ja, die haben das ja automatisch gemacht. Die haben mich ja erst nicht gefragt. Ja, warum haben sie dich nicht? Ja, warum haben sie dich nicht gefragt? Weißt du? Ja, keine Ahnung. Weiß ja nicht, was in dem ihren Köpfchen. So, aber okay. Im Moment ist jetzt ein bisschen Sendepause bei euch und keine gute Stimmung. Meinst du, das ist wieder einzurenken, das Ganze? Ja, aber die Vertrauensbasis ist erstmal gebrochen. Die ist erstmal gebrochen. Ja? Stimmt ja. Da muss jetzt einiges geschehen, damit das. Und er hat sozusagen, wenn ich eben unterbrechen darf, er hat damit begründet, ja, wir hatten ja vor 8 Jahren, hatten wir mal ein Filmchen gedreht, ne? Mhm. Und da waren wir auch alle in guter Stimmung gewesen. Mhm. Aber da habe ich zu ihm gesagt, lieber Mensch, da gibt er ja keinen Freifahrtschein, damit er mich immer schwimmen darf. Natürlich nicht. Hältst du es für möglich, dass das jetzt für immer kaputt ist? Ja, weiß ich nicht so. Also aber, man muss noch mal ganz offen miteinander reden. Vielleicht kann man ja durch eine Entschuldigung... Ja, er hat ja gedacht, er würde das ja löschen. Aber man weiß ja, wie das ist mit Computer. Löschen, da kann man auch alles wieder zurückholen. Warum wollte er überhaupt diese Aufnahmen haben? Ja, für private Zwecke. Aber das kann ich mir nicht so richtig denken. Erklär uns doch mal, Wilhelm, was dich da so antörnt an so einer Dreierkombi. Ja, dieses Abstrakte, weil man kann dann wieder nach Hause gehen, wie sozusagen im Anführungsstriche wie im Puff, ohne Gefühle. Okay, aber das könntest du ja auch, wenn du dich alleine so mit einer Frau triffst. Warum muss es ein Pärchen sein? Ja, vielleicht gibt sie mir die Gelüste, die ich vorher mit einer anderen Frau nicht ausleben konnte. Macht dich das denn in gewisser Weise doch auch an, zu sehen, wie er mit seiner Frau schläft? Ja, auch das. Weil das muss es ja sein, sonst da muss ja irgendein Thrill von ausgehen, sonst wäre es das ja nicht. Ja. Aber das Problem ist ganz einfach, die Beziehung hat jetzt einen Knack bekommen durch diese Gegebenheit, die ich dir gerade genannt habe. Ja, Wilhelm, also wie gesagt, wenn dir daran liegt, dann vielleicht noch einmal ein klares Gespräch. Ein klärendes Gespräch. Ja, vielleicht. Hat er sich denn entschuldigt dafür? Ja, so ein bisschen Larifari, aber so. Nee, wenn, dann muss das richtig machen. Er stand immer auf deinen Standpunkt und ja. Mhm. Ja, wenn das Ding jetzt kaputt gehen sollte, dann musst du dir was Neues suchen. Das wird nicht so einfach. Nee, das glaube ich. Das ist nicht so einfach. Wachsen ja nicht an den Bäumen. Hast du denn zwischendurch auch noch andere Einzelaffären mit Frauen, nur mit Frauen gehabt? Ja, das habe ich. Aber zum Beispiel hatte ich letzte Mal eine Freundin in der Diskothek kennengelernt. Mhm. Und da hatten wir eine Nacht miteinander verbracht. Und die Initiative ist immer von mir ausgegangen. Ja. Ich habe sie mal angerufen, eine SMS geschrieben und dann habe ich ihr nochmal eine zweite SMS geschrieben und dann war Ruhe, dann wollte ich nicht mehr. Ja. Also die Sache hat sich geschrieben. Ja, da habe ich geschrieben, ich sage, wenn du kein Interesse mehr hast, dann musst du es mir sagen. Mhm. Ja? Und da hat sie nur lapidar geschrieben, du weißt doch, dass ich bis 10 Uhr arbeiten muss, ohne Grußformel und dabei. Und da habe ich dann auch nichts mehr. Ist die Sache gegessen. Ich bin zu alt dafür, ich brauche so Spielchen nicht. So, Wilhelm, dann rate ich dir, sprich nochmal mit deinem Pärchen, ihr kennt euch so viele Jahre, vielleicht kann man das doch wieder einrenken, denn wenn ihr immer Spaß miteinander hattet, wäre das ja auch schade, wenn das wegfallen würde. Aber wie findest du das denn jetzt von seiner Warte aus, dass er mich jetzt so... Nee, finde ich unter uns gesagt, unter aller Sau. Das macht man nicht. Ja. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und das würde für mich an deiner Stelle auch nur funktionieren mit einer ganz klaren Entschuldigung. Und er muss das vor deinen Augen löschen, in der Hoffnung, dass es dann wirklich weg ist. Und mit der festen Versicherung, dass so etwas nie wieder vorkommt. Erst dann wäre es wieder einrenkbar. Mhm. So, und wenn es wieder eingerenkt sein sollte, unterhalten wir beide uns nochmal, okay? Ja, dann darf ich dich mal wieder anrufen. Ja, das darfst du. Bist immer willkommen, Wilhelm. Ja, wunderbar. Alles Gute. Ich verfolge ja deine Sendung schon seit 95. Ja. Ja? Ja. Seit du on air bist. Ein treuer Fan. Und ich finde das eigentlich schade, dass du jetzt Ende 2016 aufhören willst. Wilhelm, ist noch lange hin. Ja, da sind ja noch anderthalb Jahre. Also, da fließt noch viel Wasser in den Rhein runter hier in Köln. Vielleicht überdenkst du nochmal deine Entscheidung. Vielleicht auch das. Mal gucken. Mal gucken. Wilhelm, alles Gute. Liebe, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Das Thema morgen heißt ungewöhnliche Liebe. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Liebesbeziehungen, nicht Sexbeziehungen, sondern wirkliche tiefe Liebesbeziehungen pflegen, haben oder vielleicht hatten. Also ich habe es gerade ja schon sogar, eine Dreierbeziehung, vielleicht extremen Altersunterschied, eine tiefe Liebesbeziehung zum besten Freund oder vielleicht zum Bruder oder zur Schwester, auch ja wir nehmen mal die Sexualität raus, sondern wirklich eine tiefe geschwisterliche Liebe oder eben auch die Liebe zu Gott. Vielleicht hört uns der eine oder die andere zu aus einem Kloster, jemand, der sich ganz Gott verschrieben hat. Wir haben ja hier schon mal ein tolles Gespräch mit Schwester Katharina geführt aus einem Kloster hier in Köln, die von ihrem Leben erzählt hat im Kloster. Vielleicht gibt es auch noch jemand anderen, der uns verfolgt im Kloster und über diese Liebe sprechen möchte. Also, ihr könnt euch gerne anmelden unter 0800 220 5050. Also morgen, heute noch nicht, aber ihr könnt mailen domian@wdr.de. Hier ist Monika. Monika ist wie alt? Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Domian. Wie alt bist du? Ich bin 50. 50? Ja. Liebe Monika, um was geht's? Es geht darum, dass ich von meinem Ex-Freund absolut abgezockt worden bin. Und das, dieser Betrag geht in die fünfstellige Zahl. Und dass ein sehr charmanter Mann war, der wo auch alleinerziehend ist mit einem Sohn. Mhm. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? 1,5 Jahre. Und wann ist das zu Ende gegangen? Jetzt, letztes Jahr im Oktober. Fünfstellige Zahl, sag mal konkret die Zahl. Wie viel ist es? Etwas über 16.000. 16.000 Euro hat er abgezockt bei dir. Hat er dich betrogen, so muss man sagen. Oder? Der hat mich auch nur des Geldes wegen geholt. Weiß ich alles jetzt erst. Ja, wie hat er dich denn betrogen? Also er hat damals eine Stromrechnung gehabt. Da war ich aber noch nicht hier. Ich bin ja extra wegen ihm, habe alles aufgegeben und bin hier in der Nähe von Aachen gezogen. Mhm. Und dann hat er am Telefon mit seinem Sohn geweint, dass er die Stromrechnung nicht bezahlen kann. Und dann habe ich das halt überwiesen, weil ich konnte es ja mir finanziell leisten. Und so fing das alles an. Und da hat er natürlich Lunte gerochen. Mhm. Und so ging es dann weiter. Und du hast freundlich nachgegeben und dein Mitleid war angerührt und hast ihm geholfen immer wieder. Ja, ich bin ein sozialer Mensch und den Glauben an die Menschheit habe ich bis heute noch nicht verloren. Und ja, so ging es halt weiter. Für was wollte er denn sonst noch das Geld haben? Ja, ich habe im Nachhinein erfahren, dass er auch ziemlich hohe Schulden hat, dass er auch vor mir schon Frauen abgezockt hat und eine zum Beispiel in Köln, die wo ihm Geld gegeben hat und eine Arbeitskollegin. Mhm. Aber nochmal eine Frage, für was wollte er dann weiter Geld haben? So genau weiß ich das nicht. Wie? Aber der muss dir doch gesagt haben, ich brauche Geld da und dafür. Oder hat er einfach nur gesagt, ich brauche Geld? Der hat einfach nur gesagt, ich brauche Geld, ich muss meine Schulden bezahlen. Und da hast du nicht weiter nachgehakt? Nein. Also ich war total blind und blauäugig und wann ist dir denn so ein Licht aufgegangen, wo du dachtest, hier stimmt was nicht? Also das war dann eigentlich schon relativ früh. Das war dann letztes Jahr so im Februar, März, wo ich mal gedacht habe, also irgendwas stimmt da nicht. Der hatte Mitte des Monats immer schon kein Geld mehr. Er war aber berufstätig, offiziell. Ja, der ist immer noch berufstätig. Was macht er beruflich? Der arbeitet mit behinderten Menschen zusammen. Ach, sogar aus dem sozialen Bereich kommt er und betrügt andere Menschen. Ja. Mhm. Und dann ist es natürlich total eskaliert, wie ich dann Schluss gemacht habe. Dann war hier der Psychoterror. Also ich bin hier mit meinem Sohn, der ist 15 Jahre alt. Und dann hat er das Wasser abgedreht, die Heizung abgedreht. Wie kann er dir denn das Wasser und die Heizung abdrehen? Wie geht das? Ja, der ist in den Keller gegangen und hat abgedreht. Wohnst du in einem Mietshaus? Ja, ist gemietete Wohnung. Und da wusste er, wo man das macht und wie man das macht? Ja, der ist gelernter Heizungsinstallateur. Also der hat mit Heizung abdrehen und Wasser abdrehen keine Probleme. Dann hat er Telefon manipuliert, sodass ich 6 bis 7 Wochen kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen hatte mit meinem Sohn. Und hat auch bei der Polizei eine absolute Falschaussage geliefert. Aber Stichwort Polizei. Hast du ihn denn irgendwann angezeigt? Ja, ich habe ihn angezeigt, wie das aufkam. Ich war auf Beerdigung meines Papas in Bayern. Und wie ich zurückkam, war hier die Bude leer. Also er hat auch Sachen von mir mitgenommen. Mhm. Und so, dass ich jetzt nur das Notdürftigste habe. Und der Obergau war ja dann, als ich meinen Papa beerdigen musste, dass ich eine Pfändung auf meinem Konto hatte, weil eine Räumungsklage gegen mich lief und ich davon nichts wusste, weil er meine Post unterschlagen hatte. Er hat deine Post unterschlagen? Ja. Um was dann damit zu tun? Ja, dass ich von allem nichts mitkrieg. Und wie kam da eine Räumungsklage zustande, wenn er die Post unterschlägt? Also wir haben, wie ich hier in der Nähe von Aachen gezogen bin, bin ich zu ihm gezogen und der Mietvertrag lief auf ihn. Und ich war ja dort gemeldet und die Vermieter wussten, dass ich da gemeldet bin und die Räumungsklage ging dann auch gegen mich, weil ich ja auch aus der Wohnung raus musste. Hör mal, du bist das ja auch, ihr wart nur alle, ich alles nicht. Jetzt verstehe ich das annähernd. Du warst nur anderthalb Jahre mit ihm zusammen und bist dann auch gleich mit ihm zusammengezogen am Anfang. Ja, ich wollte halt auch von meinem cholerischen Mann weg, der wo mich in Bayern schikaniert hat. Und wir haben in demselben Betrieb gearbeitet, sodass es für mich eigentlich stimmig war, von Bayern wegzugehen, ja, um da Abstand zu gewinnen und ein neues Leben aufzubauen. Ja, und diese Nummer da mit dem Wasserabstellen, war das dann noch in eurer gemeinsamen Wohnung? Ja, da habe ich den Mietvertrag mit unterschrieben und muss jetzt für alles hier haften. Also er hat mir auch nie Miete bezahlt. Du bist immer noch in dieser Wohnung? Ja. Du hast vorhin gesagt, er hat auch einen Sohn, einen 15-jährigen Sohn. Nee, er ist 12 Jahre alt. 12-jährigen Sohn. 13 ist er jetzt. Okay. Wohnte der auch mit bei euch? Ja. Und wo sind die dann hingegangen? Wo ist er jetzt mit dem Sohn? Also der wohnt so 5 bis 6 Kilometer entfernt jetzt von mir. Vorhin hast du gesagt, er hat eine Falschaussage bei der Polizei gemacht. Was meinst du damit? Also der hat in der Aussage absolut gelogen. Das alles, was er mir angetan hat, hat er jetzt den Spieß umgedreht und hat es mir in die Schuhe geschoben, dass ich das ihm angetan hätte. Das heißt, das ist alles kompliziert und schwierig zu beweisen. Ja. Hast du den Anwalt an deiner Seite im Moment? Ja, habe ich. Aber im Moment ist so ein bisschen Stillstand, weil wir gesagt haben, bis ich jetzt hier aus der Wohnung raus bin, weil ich kann es mir auch finanziell nicht leisten, in der Wohnung zu bleiben und muss jetzt in den nächsten 14 Tagen umziehen. Aber wie schlimm dieses ganze Theater auch für dein Kind? Also enorm. Aber andererseits muss ich sagen, in der ganzen Zeit war eigentlich mein Sohn derjenige, der wo mich aufrechterhalten hat. Also ich hatte ja ein absolutes Trauma. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Und also es war unvorstellbar. Er hat ja auch dann die Schlafzimmertür zugesperrt, sodass ich mir frühmorgens keine frische Kleidung nehmen konnte. Dann habe ich auch die Polizei angerufen. Die konnte nichts tun, weil die gesagt haben, ja, also solange mich der nicht schlägt, gegen psychische Gewalt gibt es ja kein Gesetz, leider. Geschlagen hat er dich nie? Nein. Da bist du aber in was reingeraten, Monika. Oh, also das ist wirklich ein Rattenschwanz. Ja, und du musst ja schon selbst da die Kritik auch anziehen, dass du da zu blauäugig warst. Ja, natürlich, ja? Ja. Ja, klar. Was sagt dein Anwalt? Gibt es da eine Hoffnung, dass du irgendwann dein Geld wieder siehst? Ja, das Einzige, was ich machen kann, dass ich so eine Gesamtaufstellung mache und dass man das dann in der Zivilklage mit 30-jährigen Titel sich zivil wiederholt. Mit 30-jährigen Titel, das heißt? Also 30 Jahre Pfänden, so bald was zu pfänden ist, weil der hat ja auch enorme Schulden und der wird ja auch gepfändet. Darum hat er auch kein Geld. Jetzt weiß ich das alles. Das wollte ich dich gerade noch fragen. Hatte der wirklich Schulden oder wollte der einfach sich ein schönes Leben machen? Nein, der hatte wirklich Schulden. Also er war ja auch noch so dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie er hier ausgezogen ist, habe ich 3 Kartons Post gefunden, die wo zum Teil ungeöffnet war. Also er hat nie Post aufgemacht, selbst die Gerichtsbriefe nicht. Und alle, die wo dann offen waren, habe ich so ein bisschen durchgeschaut. Und nachdem ich die Briefe also teilweise gelesen habe, bin ich überhaupt über den ganzen Dilemma und den ganzen Zustand, was ihn betrifft, dahinter gekommen. Wahnsinn. Monika, ich glaube, dass wir dir noch ein paar sehr gute Tipps an die Hand geben können. Ja. Für deine jetzige Situation. Das heißt, wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich wünsche dir von meiner Seite auf jeden Fall, dass du da jetzt die Nerven behältst und da gut rauskommst. Ja. Also das Einzige, Domian, was mir auch noch wichtig ist, weil mir sind auch teilweise die Hände gebunden, dass ich Frauen einfach warne, auch vor diesen Menschen, weil der hat ein absolutes Charisma. Und ich bin ja nicht die Einzige. Also vielleicht ist das ein guter Weg, auch andere Frauen, die wo vielleicht zuhören, zu warnen vor meiner eigenen Dummheit. Ja. Also Klar. Das ist immer so ein schön gut gemeinter Appell, aber wenn man dann, du warst verknallt in denen und dann sieht man die Welt komplett anders, als sie ist. Und ja. Da können andere tausend kluge Sachen sagen. Man wird erst wach, wenn die Realität zu dominant wird. Ja, das war schon heavy. Also es war schon... Ja. So, Monika, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Komm gut durch die Sache und komm gut raus. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Dich auch, tschüss. Tschüss. Und hier ist Silvia. Silvia ist 68. Guten Morgen, Silvia. Hallo? Ja, guten Morgen, Domian. Silvia. Jetzt habe ich richtig Herzklopfen, dass ich dich doch nochmal erreiche. Bitte, bitte, mach den Ton von deinem Radio oder Fernsehen aus. Ja. Sonst wird das nichts mit uns beiden. Hab ich? Ja, wirklich? Ich höre es immer noch im Hintergrund. Jetzt weg. Jetzt ist weg. Ja. So, jetzt würde ich hoffen, dass das Herzklopfen sich ein bisschen beruhigt. Ja, genau. Mein Mann kam eben noch aus dem Schlafzimmer raus. Ich habe gesagt, ich spreche gleich mit Domian, ich bin schon in der Leitung. Ja, Domian, du hast mich 20 Jahre begleitet. Ich war Krankenschwester im Nachtwachendienst. Ah. Ich habe 40 Jahre Dauernachtwache gemacht. Ah, da bin ich ein kleines Licht gegen. Davon die letzten 18 Jahre in der Psychiatrie, so ein kleineres Haus mit Körper- und geistig Behinderten. Wie aber gesagt, ganz alleine. Du hast das 40 Jahre gemacht? Mein Nachtdienst fing abends um 8:45 an und endete morgens um 7:30. Und also nochmal, du hast das 40 Jahre gemacht? 40 Jahre, ja. Ist ja unfassbar. Ja, damals waren ich habe 3 Kinder, die waren klein. Mhm. Und man kann ja so bei kleinen Kindern nicht so arbeiten, da bot sich die Nachtwache an, ne? Ach so, das, und, der Grund waren die Kinder letztendlich. Ja, und dann, wie gesagt, kam nachher eine Scheidung nach 19 Jahren. Kinder waren dann auch schon bald aus dem Haus und dann brauchte ich eine Vollstelle und da bot sich das an. Wie hast du das denn verkraftet? Ich weiß es heute selber nicht. Bist du denn gesund geblieben dabei? Ich habe letztes Jahr einen Schlaganfall bekommen. Ich bin 3 Jahre jetzt, wie gesagt, in Rente. Habe einen Schlaganfall bekommen, wahrscheinlich auch zurückzuführen auf dieses ungesunde Leben. Mhm. Wann bist du mal ins Bett gegangen? Also wenn ich morgens um 7:30 hatte ich Feierabend. Ja, dann habe ich noch beim Metzger ein bisschen eingekauft, Brötchen mit meinem Mann noch gefrühstückt. Mhm. Der war schon ein paar Jahre eher in Rente. Und dann, wie gesagt, dann habe ich immer noch so ein bisschen reflektieren müssen, ob in der Nacht alles richtig gelaufen ist. Mhm. Also sofort ins Bett gehen ging gar nicht. Ja, aber dann war es doch fast 9, bis du ins Bett kamst. 10:30, 11 Uhr. Und dann, wie lange hast du dann geschlafen? Bis 3:30. Und naja, dann hat mich mein Mann geweckt, dann habe ich ein bisschen gekocht für uns beide. Aber da war mit Familienleben ja auch gar nichts. Vereine, gar nichts. Gar nichts. Also war gar nichts. Und wann musstest du wieder zur Arbeit da sein? Ja, also ich musste dann abends um 8:30 wieder aus dem Haus, 8:45 fing die Nacht an. Mhm. Und die letzten Jahre haben sie diese Wochen auseinandergerissen. Da hieß es auf einmal, das Arbeitsschutzgesetz verlangt es, dass man dazwischen ein paar Nächte frei hat. Mhm. Aber da bin ich gar nicht mit parat gekommen. Warum ich war nicht? Immer so auf eine Woche Dienst, eine Woche frei. Ach so, war da war mein Körper drauf eingestellt. Ach so, so war der Takt. Immer eine Woche Dienst und eine Woche frei zum Erholen. Ah, verstehe. Es war nicht nonstop durch alles. Gar nicht, ja. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich kam dann nachher mit diesen Nächten, andere Kollegen auch, die sagten, warum haben sie uns diese eine Woche nicht so gelassen, eine Woche frei, eine Woche Dienst. Gab es denn in all diesen Jahren nicht doch irgendwann den Wunsch, dass du dachtest, ich muss wieder in die Tagschicht? Ja, das ist das Problem. Also ich kriegte dann bei der Übergabe morgens und auch abends, kriegte ich dann mit, was untereinander so für Zwistigkeiten, Streitereien oft waren, dann habe ich gesagt, dann bleibe ich lieber in der Nachtwache. Ach so. Wie sieht denn das heute nach so langer Nachtschicht mit deiner Schlafqualität aus? Kannst du schlafen? Also ich muss dir sagen, ich bin jetzt das 4. Jahr Rentnerin, also raus aus dem ganzen Betrieb. Mhm. Und ich bin immer noch schlafgestört. Darum sitze ich jetzt auch hier. Gut, ich wollte mich jetzt anmelden bei dir. Mhm. Ich habe heute Morgen durch meinen Mann gehört, der hatte die Nachrichten gehört. Da sagt er, dein Freund Domian, der hört auf. Der will auch ein bisschen mal Sonne sehen. Ja, genau. So. Und da habe ich gesagt, da muss ich nochmal versuchen, dass ich wenigstens nochmal mit ihm spreche. Ach, das ist ja super nett, Silvia. Und das tut mir leid, dass jetzt gleich die Sendung vorbei ist. Ja. Aber dennoch haben wir miteinander gesprochen. Ja. Und das ist ganz wichtig und ganz toll und freut mich sehr. Ich verstehe dich auch, Domian, dass du aus diesem Nachtdienst auch raus willst. Das ja. kann ich gut verstehen. Ich danke dir sehr. Und jetzt müssen wir uns leider verabschieden, ja. Silvia. Alles Gute von Herzen. Alles Gute, Domian. Auf dass du bald wieder richtig schlafen kannst. Ja. Tschüss. Ciao. Danke. In der Technik, Martin Dannhauser. Und morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Liebe. Wer von euch lebt in einer ungewöhnlichen Liebe oder hat schon mal eine ungewöhnliche Liebe erlebt? Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.